Nee, das weiß ich auch nicht. Also es gehörte mal zu Mecklenburg-Vorpommern, aber warum das jetzt Niedersachsen ist, das weiß ich nicht. Aber ihr kennt es ja auch nicht anders. Nö. Hast du das irgendwie mitgekriegt? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Elbe damals die Grenze war, aber warum, weshalb, keine Ahnung. Und bedeutet die Grenze noch irgendwas für euch in eurem Leben oder spielt die irgendwo eine Rolle? Also in der Schule kriegt man das schon heute noch mit, dass da zwischen Ossis und Wessis, also nur scherzhaft so, unterschieden wird. Zum Beispiel heute sagte noch jemand, ja, da bei euch im Westen in Dannenberg, da scheint ja immer die Sonne und wir leben hier im Schattenland, im Osten, in Dömitz. Also so gravierende Unterschiede gibt es da nicht, außer dass es in Dannenberg halt, also im Westen allgemein viel mehr Angebote gibt als hier. Was seid ihr denn hier jetzt? Wir sind Osten noch. Ihr seid Osten, aber ihr seid Niedersachsen. Ja. Das ist so. Ja, ist einfach so. Und bei euch auf der Schule wird es auch so? Ja, bei uns ist es eigentlich nicht so doll. Also einmal hatten wir das in Englisch angeschnitten so und da haben wir auch rumdiskutiert. Alle meine scheiß Ossis, scheiß Wessis und nur so was. Zwar 2 Tage, 1 Tag. Der war auch wieder gut, sonst wird nie darüber diskutiert.